Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer neuen Talk Radio Woche. Wenn ihr mit mir reden wollt, die Nummer 0180-5678-111. Das ist die Telefonnummer und die Faxnummer 0180-5678-110. Erste Anruferin diese Woche ist Steffi und sie ist 19 Jahre alt. Hallo. Hallo. Steffi, was ist dein Thema? Mein Thema ist, dass ich ein bisschen Angst habe. Also, ich weiß noch nicht genau, ob ich Angst davor habe. Ich werde in 2 Monaten meinen Busen vergrößern lassen. Mhm. Aber das Ganze wird von der Krankenkasse bezahlt, ja, weil ich jetzt einen ganz, ganz kleinen Busen habe. Wie klein ist er? Also, wenn ich auf dem Rücken liege, sehe ich aus wie ein Junge. Aha, so können wir uns das dann gut vorstellen. Ja, und ich finde es einfach total belastend, irgendwie mich jeden Morgen so zu sehen. Ja. Welche unangenehmen Erlebnisse hast du denn mit diesem viel zu kleinen Busen oder für dich viel zu kleinen Busen schon gemacht? Ja, zum Beispiel, dass die Leute erkennen, dass ich ein Wonderbra anhab. Mhm. Hat mich schon mal jemand drauf angesprochen. Oder im Schwimmbad, wenn man es nicht verstecken kann. Mhm. Das ist eigentlich so das Schlimmste, finde ich. Was hat denn die holde Männlichkeit zu dir schon gesagt? Ja, die noch gar nichts. Die sagt gar nichts? Nee. Also denen gefällt das, denen ist das egal, oder wie? Die Jungs, mit denen du Kontakt hast, deine Freunde, wenn du, ich gehe mal davon aus, dass du schon einen Freund mal hattest. Ja, ich bin in einer Beziehung. Du bist in einer Beziehung, ja. Und dem ist es eigentlich egal, der liebt mich so. Mhm. Aber ich liebe mich nicht so. Mhm. Das ist mehr ein Problem mit mir selber als mit meinem Freund oder mit anderen Leuten. Ja. Ist es denn so gravierend, dass du sagst, das ist eine regelrechte Belastung für meine Psyche und meine Seele? Ich beschäftige mich da ausgesprochen viel mit. Ja. Mhm, mhm. Ja, wann kam jetzt die Entscheidung dann? Ich meine, das ist ja ein gravierender Schritt, ne? Das ist ein heftiger operativer Eingriff. Wann kam die Entscheidung, dich in diese Richtung zu bewegen, also zu einem Arzt zu gehen, dieses zu erfragen und einzufädeln? Also mein erster Gedanke war so mit 15. Mhm. So aber früh schon? Ja. Da wächst es doch noch. Ja, das dachte ich auch. Ach so. Das hätte ich nicht gedacht, seit ich 12 bin oder so. Ja. Und ich war jetzt vor 2 Monaten bei Krebsvorsorge das erste Mal. Mhm. Und da hat mich der Arzt gefragt, ob alles okay wäre und dann habe ich ihm das erzählt. Und er hat gesagt, dass man was ändern kann. Mhm. Das hat, also den Vorschlag hat er dann gemacht. Der kam gar nicht direkt von dir. Ja, so, das ist im Gespräch, ist das so hochgekommen. Er hat es gehört, dass ich es gern ändern würde. Aber ich habe es mir nicht getraut, direkt zu sagen. Dann hat er das so vorgeschlagen und du hast gesagt, hey, das ist jetzt genau die Idee, genau das, was ich möchte, oder wie? Ja, ganz unbedingt. Nein, im Ernst, hast du dann noch ein bisschen nachgedacht oder hast du dich dann direkt darauf eingelassen, auf dieses Thema und das Gespräch mit dem Arzt? Ja, ich habe darüber nachgedacht, ob ich Gefühl danach noch drin habe, ob ich eine Narbe habe, wo die Narbe ist, ob ich mal irgendwann ein Baby stillen kann. Mhm. Kannst du? Aber, das, ja, das geht alles. Das geht alles. Mhm. Ich habe normal Gefühl da drin, die Narbe wird unterm Arm sein. Mhm. Und die einzige Angst ist jetzt nur das Aufwachen nach der Operation. Mhm. Warum? Ja, weil alles noch sehr angeschwollen sein wird. Und also definitiv sind jetzt alle Entscheidungen gefallen. Du wirst es machen lassen. Die Krankenkasse übernimmt sogar die Kosten. Ja. Musstest du dafür irgendwie zu einem Psychologen oder einem Psychiater, der dir da einen Attest ausgeschrieben hat? Ja, bis jetzt noch nicht. Am 5. Januar muss ich nochmal zum Arzt. Mhm. Und dann werden Fotos gemacht. Mhm. Und mehr weiß ich auch noch nicht so ganz genau. Am 5. Januar ist also das letzte Vorgespräch vor der Operation. Mhm. Aber die Sache mit der Krankenkasse ist eingetötet. Die haben grünes Licht schon gegeben. Ja. Mhm. Wie teuer wird das werden? Weißt du das? Ich weiß nur, was normale Operationen kosten. Die sind sogar 4.000 Mark. Mhm. Mhm. Aber es ist eben günstiger, als wenn ich in Therapie gehen würde. Mhm. Was sie sonst bringen. Ach so, so rechnet die Krankenkasse. Wenn sie in eine Therapie geht, nach dem Motto, ich habe keinen Busen und finde mich trotzdem schön, was nicht gelingen wird, wie du es gerade gesagt hast, kostet denen das noch mehr Geld wahrscheinlich. Wie groß soll er denn werden? So Dolly Buster-mäßig? Nein, auf keinen Fall. Nur so eine gute Handvoll. Eine gute Handvoll. Ein netter Busen. Ansehen, ein kleiner, netter, süßer Busen. Ja, ein ganz normaler Busen, den jede andere Frau auch hat. Ja. Die Narben verlaufen, sagst du, dann unter dem Arm? Oder am, ja. Das heißt, man sieht kaum etwas. Ganz gut. Ja. Was kommt denn da nur rein? Silikon? Dieses böse Silikon oder irgendwas anders? Nee, Kochsalz. Ich kriege eine Kochsalzlösung da rein. Und die wird auch nicht normal unter die Haut geschoben, sondern unter den Muskel. Damit diese, es natürlicher aussieht und natürlicher sich auch anfassen lässt. Diese Kochsalzlösung ist dann auch in so einem Beutelchen vermutlich, ne? Oder? Ich denke auch in einem Silikonbeutel. Auch in einem Silikonbeutel, mhm. Nur die Flüssigkeit des Kochsalz. Ist dir das nicht unangenehm, die Vorstellung? Also ich stelle es mir gerade vor, man würde mir hier irgendwas rein, nun bin ich ein Mann, das ist natürlich noch absurder, mit sich das vorzustellen, aber egal jetzt, ich hätte da was und ich hätte mal Angst, mich da auf den Bauch zu legen und ich würde denken, das platzt gleich und flutscht ja irgendwie in den Bauch oder hin an die Ecke. Ja, das weiß ich noch nicht so genau. Ja, ne? Aber also, flutschen kann es nicht. Nein, es kann nicht flutschen, aber man hört ja die schlimmsten Geschichten. Also es gibt ja nun wirklich große Risiken bei so einer Operation. Hast du dich da richtig und ausführlich aufklären lassen? Ja, ich denke schon. Und ich denke ganz einfach, ich gehe in ein ganz normales Krankenhaus und es wird von einem Frauenarzt gemacht. Mhm. Und ein Frauenarzt macht das? Kein plastischer Chirurg, oder? Der ist auch plastischer Chirurg. Ach so. Ist das der dir das auch empfohlen hat? Ja. Hm, ja, der Bursche will Geld verdienen an dir wahrscheinlich. Ja, weiß ich nicht. Ich denke schon. Ja, klar. Mhm. Nur ich habe sehr viel Vertrauen in den. Mhm. Was sagen denn deine Leute dazu? Beispielsweise deine Eltern? Die wissen das noch nicht. Die wissen das noch gar nicht? Nein. Hui. Warum hast du es denen noch nicht gesagt? Ich weiß nicht, wie es meiner Mutter sagen soll. So wie mir. Ich lasse mir jetzt einen künstlichen Busen machen. Mama. Ja, dann sagt Mama was ganz anderes. Was sagt Mama denn dann? Ja, das kann ich nicht einschätzen. Die sagt, Nadine, du spinnst. Ja. Nun ist Nadine aber 19 Jahre alt und kann machen, was sie will. Wohnst du denn noch zu Hause? Nein. Nein, dann ist das alles noch ein bisschen einfacher. Und der Freund? Der Freund sagt, der weiß es. Erhältst du mir, was ich mache? Mhm. Freut und? Der Freund sich denn dann auf die neuen, knackigen, kleinen Busen? Oder ja, ist das weiß er noch nicht. Das weiß er auch noch nicht. Du gehst ja wirklich da große Risiken ein. Einmal das gesundheitliche Risiko. Dann Probleme mit den Eltern zu bekommen. Dann kann es ja sein, dass dein Freund dich so viel lieber mag, wie du jetzt bist, als operierte Frau. Kann ja sein, weiß man nicht. Nein, er hat gesagt, er wird mich weiterlieben. Er kann sich noch nicht vorstellen, wie es ist. Mhm. Ich kann es mir auch noch nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es sich anfassen lässt und wie es aussieht überhaupt. Mhm. Ich mit einem großen Busen, oh Gott. Ich bin ganz zwiegespalten bei dir. Ich bin generell ja auch ein Befürworter von plastischer Chirurgie, wenn es denn unbedingt sein muss und wenn der psychische Druck zu groß ist. Hab aber jetzt irgendwie so das Gefühl, dass ich meine, du hättest vielleicht doch noch ein paar Jahre warten sollen mit der Entscheidung. Nee, ich glaube nicht. Nee, ich will dich da nicht beschwatzen. Also das ist schon, ich kann mir vorstellen, dass du da sehr lange in dich gegangen bist und alles abgewogen hast. Das ist nur halt eben jetzt die Angst vor der Narkose. Weil es so nah kommt, weil es Wirklichkeit ist. Ja, ja. Also du hast Angst, aus der Narkose aufzuwachen? Habe ich noch nicht so richtig verstanden, weil sich dann alles noch verquollen und verspannt anfühlt? Oder wie? Ja, weil es ist ja frisch operiert und so eine Nase wird blau und dick und tut weh. Na gut, das ist nur bei einer Operation so. Die entscheidende Frage ist ja, ob das gut operiert wurde und du schön und ansehnlich aussiehst hinterher. Ne? Das ist die Frage. Ja. Und dass keine Komplikationen entstehen. Ja, hoffe ich. Sagst du es denn der Mutti unterm Weihnachtsbaum? Ja, wahrscheinlich nicht unterm Weihnachtsbaum, aber ich werde sie wohl sagen. Einen Tag später, ich muss es ja sagen. Nadine, ich hoffe, dass du gut beraten wurdest. Hast du eigentlich noch jemand anderen hinzugezogen als nur diesen einen Arzt? Ja. Aha, das ist schon mal gut. Auch noch einen anderen Arzt, oder wie? Ja. Ja. Dann hoffe ich für dich, dass diese Operation gut über die Bühne geht. Ich hoffe es, dass du dich wohlfühlst danach. Wann genau ist die Operation? Weißt du es datumsmäßig? Anfang Februar. Ich würde vorschlagen, dass wir Ende Februar nochmal miteinander telefonieren. Oder Anfang März vielleicht am besten. Ja, habe ich Geburtstag. Ja. Hast du Geburtstag. Dann wirst du mir erzählen, wie die Operation verlaufen ist, ob du zufrieden bist, wie deine Mutter reagiert hat und so weiter. Ich werde mich mit Sicherheit an dich erinnern. 19 Jahre Nadine, die dann 20 ist und einen neuen Busen bekommen hat. Ganz genau. Versprichst du mir das, dich nochmal zu melden? Ja. Also wir drücken dir all die Daumen, dass das gut über die Bühne geht und dass es keine Komplikationen gibt. Okay, danke schön. Alles Gute, tschüss Nadine. Ja, tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, meine Telefonnummer, unter der ihr mich erreicht, unter mit welchem Thema auch immer ihr mit mir reden wollt, 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-111. 110. Und wer uns mailen will, der macht das bitte unter 1live@wdr.de. Regina, 30 Jahre alt. Hallo? Ja. Ja, hier ist Regina. Regina, guten Morgen. Dein Thema? Ist jetzt wieder die Adventszeit. Ja. Weihnachtszeit. Und ich komme absolut nicht mit dem Tod von meinem Sohn zurecht. Wann ist dein Sohn gestorben? Vor 5 Jahren. Wie alt war er? 5 Jahre. Mhm. Woran ist er gestorben? Er ist von einem dusseligen LKW-Fahrer überfahren worden und der hat es nicht mal gemerkt. Er hat gedacht, es wäre ein Gullideckel gewesen. Und ist weitergefahren? Mhm. Hat man ihn je bekommen? Ja. Und er ist freigesprochen worden. Ist dein Sohn vor den Wagen gelaufen? Nein, er ist mit seinem Fahrrad auf dem Fußgängerweg vorhergefahren, bloß er war im Totenwinkel und er konnte ihn nicht sehen und daraufhin ist er freigesprochen worden. Mhm. Also er ist auf dem Fußgängerweg gefahren und der... Gegangen, er hat sein Fahrrad geschoben. Ja. Und wie hat der LKW ihn dann erfasst? Wie ist das gekommen? Direkt, das war ein Doppel, also so ein LKW mit Anhänger. Mit so einem, ich weiß nicht, da wo Diesel oder Gülle oder was auch immer drin war. Und er hat ihn einfach überfahren und hat gedacht, es wäre so eine Unebenheit oder ein Gullideckel und ist weitergefahren und die Leute auf der Straße haben ihn mit 2 Wagen umzingelt und haben gesagt, Moment mal, sie haben da jemanden umfahren. Mhm. Also er hat den Jungen gepackt, wie auch immer das dann passiert ist. War der Kleine sofort tot? Er war nicht sofort tot. Es ist mittags um 12 passiert und erst abends um 7 Uhr ist er gestorben. Mhm. Warst du bei ihm? Im Nebenzimmer, ja. Mhm. Ist er nochmal zum Bewusstsein gekommen? Nein. Die haben ihn sofort ins künstliche Koma gesetzt und er hat mich nicht mehr gesehen. Ich habe ihn gesehen und... War er sehr, sehr äußerlich sehr schwer verletzt? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Mhm. Nein. Nur innerlich und an diesen innerlichen Verletzungen ist er auch gestorben. Mhm. Und teilweise wurde gesagt, er ist querschnittsgelähmt und er war ein super Fußballer, obwohl er erst 5 war. Mhm. Er hat Auslandsspiele gehabt, also bei uns im Ort und... Ich denke mal, also ich konnte nichts sehen und kann das auch nicht begreifen. Mhm. Und jetzt ist Weihnachten und ich denke mal, ich möchte gern dahin. Wohin? Da, wo er auch ist. Und ich kann da nicht sagen, ob das richtig ist oder nicht, wenn ich jetzt auch dahin gehe. Hast du noch andere Kinder? Ein Sohn noch, ja. Er ist noch ein Sohn. Mhm. Wie alt ist der? Der ist jetzt 8. Der wird bald 8. Ja. Lebst du mit dem Vater des Kindes? Nein. Du lebst allein, du bist alleinerziehend? Nein, ich war damals verheiratet und aufgrund dessen, dass mein Sohn gestorben ist, ist unsere Ehe auseinandergegangen. Wie kann das sein? Weil ich mir so wahnsinnige Vorwürfe mache, dass ich den Kleinen allein zum Kindergarten fahren lassen habe, obwohl das eigentlich nie mein Ding war. Und ich Angst hatte, dass er eben mein Mann mir damals das zum Vorwurf macht und ich daraufhin gegangen bin. Aber er hat es dir nicht zum Vorwurf gemacht? Nie so, dass er gesagt hat, ja, hör zu, du bist schuld, aber er hat mich danach nie wieder angefasst oder ein liebes Wort zu mir gesagt oder gar nichts. Mhm. Seitdem lebst du mit dem anderen Jungen alleine? Ganz alleine. Ganz alleine. Mhm. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich liebe meinen Sohn, wirklich. Mhm. Aber ich kann ihm nicht diese Liebe geben, wie ich meinem ersten Sohn gegeben habe. Erst jetzt nach dem Unglück oder war das vorher auch schon so? Nein, nach dem Unglück. Du hast vorher beide gleichermaßen gelebt. Ja, beide gleich. Mhm. Es waren beide meine beiden Mäuse. Und aber ich habe Angst, wenn ich denen so viel Liebe gebe, wie ich meinem ersten Sohn gegeben habe, dass er mir wieder weggenommen wird. Durch irgendwie einen dummen LKW-Fahrer oder was weiß ich. Mhm. Und jedes Mal zu Weihnachten, Adventszeit, meine ich, ich muss dahin und ich muss endlich mal gucken, wie es ihm geht. Ich habe schon zig vom Mediums, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Medium. Ja, natürlich. Das so, und ist damals durch Sat.1 gelaufen, durch diese Sendung da, Wunder mit diesem Jörg Träger und so. Und daraufhin habe ich mich gemeldet und bin dann von Pontius nach Pilatus, aber das war das Schlimmste, was dann überhaupt kommen konnte. Was ist da passiert? Ich bin da hunderte von Kilometern gefahren und habe auch hunderte von Marken dafür ausgegeben. Ja. Und es wurde mir eigentlich bloß Scheiße erzählt. Also du warst bei einem Medium und dieses Medium wollte dir irgendwie Kontakt zum Jenseits herstellen zu deinem Sohn. Ja, und es hat mir Gott weiß was erzählt, aber es passte gar nicht. Es passte absolut nicht. Hast du danach dann die Finger davon gelassen? Ja, ja, auf jeden Fall. Halte ich auch für richtig. Weil, ich sag mal, es ist das Schlimmste überhaupt, was es gibt. Es gibt nur noch viel mehr offene Fragen, die überhaupt da sind. Und ich denke mal, das ist wirklich Verarscherei. Natürlich, ja. Und die nutzen auch, meistens nutzen die die... Die nutzen wirklich das... Die den Schmerz und die Hilflosigkeit der Menschen aus. Wirklich, die denken, die Leute, die sind da so anfällig für. Ja. Und die lieben nur diesen einen Menschen und wollen alles probieren, um diesen einen Menschen auch irgendwann nochmal irgendwie überhaupt damit in Kontakt zu treten. Ja. Und die reißen eine Summe rein und ziehen dann das Geld aus der Tasche und achten gar nicht da auf Gefühle oder sonstiges. Ob es ein Kind, Verwandte oder Opa und Oma ist oder was, das interessiert überhaupt nicht. Regina, du sagst gerade die Adventszeit und Weihnachten ist besonders schwer für dich. Hast du sonst noch, bist du in eine Familie eingebunden? Hast du noch Eltern? Oh, ich habe Eltern, ich habe eine Stieffamilie. Mein Vater hat wieder geheiratet, ich habe meine richtige Mutter. Ich habe Freunde, ich habe Bekannte. Also du stehst nicht allein in der Welt? Ich stehe nicht allein in der Welt, aber die wissen nicht, wie es um mich steht. Wie waren denn, das heißt, du erzählst das deinen Eltern auch nicht, wie traurig du bist? Wer weiß denn überhaupt? Niemand? Also jeder sagt immer so, oh Gott, bist du eine starke Frau und dieses und jenes und du hast dein Leben voll im Griff. Aber keiner weiß, wie es wirklich drum geht. Ich bin abends immer allein. Warum verschließt du dich denn so, wenn du sagst, du hast nette Menschen um dich herum, auch Freunde, warum? Weil ich niemanden damit auf die Nerven gehen will. Aber damit gehst du doch keinem Freund auf die Nerven. Wenn du sowas, so eine tiefe Emotion, das macht doch Freundschaft aus, dass man gerade in so schweren Momenten zusammensteht und sich alles sagen kann. Wir kennen uns überhaupt nicht. Nein. Und du gehst mir alles andere als auf die Nerven. Nein, aber ich sehe dich fast jeden Abend und ich denke jeden Abend, ruft er jetzt an, ruft er jetzt nicht an, sagt ihm das so, und es waren auch teilweise solche Gespräche schon bei dir in der Sendung, wo ich gesagt habe, Mensch, die Menschen haben fast das gleiche wie ich. Unglück war letztens dein Thema da und da habe ich gedacht, die Frau, wo das Kind erschossen wurde da. Ja. Und da habe ich gedacht, Mensch, jetzt kannst du es auch mal tun. Und der Mann, der kennt dich nicht und der verurteilt dich auch nicht, weil ich eben den Kleinen allein zum Kindergarten gefahren lassen habe. Weißt du, Regina, ich glaube ganz einfach, ich will dich jetzt nicht plump beruhigen, ich glaube, das sind Unglücke, die einfach im Leben auf dieser Welt vorkommen. Und du hast, so wie du das jetzt geschildert hast, mein Gott, keine Schuld. Du trägst daran keine Schuld. Du Domia, wenn du zu deinem Kind einen Tag vorher sagst, weil der hatte damals eine sehr, so eine trotzige Phase. Und ich habe zu ihm gesagt, du weißt was, so ein bisschen jung wie dich, so was will man gar nicht haben. Ja, das ist ganz schlimm. Das habe ich damals zu ihm gesagt. Nur einen Abend davor, nur einen Abend davor, einen anderen Tag, morgens zum Kindergarten und alles war wieder in Ordnung, ja. Aber zum Mittagessen hatte ich ihn nicht mehr. Das ist eine ganz, ganz üble und ich komme zufällige nicht Verknüpfung. Ich hätte diesen Satz nicht gesagt, wäre er vielleicht heute noch da. Nein, Regina, nein. Das hat mit diesem Satz doch überhaupt nichts zu tun. Und die Schuld trägt doch der Lkw-Fahrer. Der Junge hat doch keinen Selbstmord begangen. Der Lkw-Fahrer ist freigesprochen worden. Ja, das ist aber jetzt da können wir uns rechtlich empören. Aber de facto hat er ja Schuld gehabt. Er hat Schuld. Ja. Und ich bin auch wirklich, es ist fast 5 Jahre her und ich bin wirklich der Meinung, dieser Mann hat seine Kinder noch und er kann sich seines Lebens erfreuen. Ich weiß nicht, wie er darüber nachdenkt, dass er einen 5-jährigen Jungen totgefahren hat. Ich finde es schrecklich, dass er freigesprochen wurde. Und aber ich lass bin uns kurz davor, jedes Mal, ich habe ein Bild von der Beerdigung, wie mein Kind im Sarg liegt, und ihm dieses Bild zu schicken und zu sagen, frohe Weihnachten. Ja, das kannst du ja machen. Wenn dir das gut tut, mach es. Wenn du weißt, wo er wohnt, dann mach das. Ich weiß, wo er wohnt, ich weiß seinen Namen, alles. Aber lass uns jetzt in erster Linie nicht über diesen Mann reden. Lass uns über dich reden. Ich wollte dich gerade noch fragen, du sagst, du hast so Angst vor Weihnachten und Advent. Wie hast du denn die letzten Jahre Weihnachten verbracht? Ganz schlimm. Nur mit Alkohol. Alleine? Nein, mit meinem Sohn. Mhm. Und immer zugesehen, dass ich ruhig bleibe. Mhm. Hab meinem anderen Sohn alles ermöglicht, was er haben wollte. Ich habe alles gemacht, getan. Mhm. Was er wollte, und wenn es in hunderte von Magen ging, es war ganz egal. Hauptsache, er kriegte das, was er wollte, und er war glücklich an diesen Tagen. Mhm. Und habe mich danach, wenn er geschlafen hat, ich habe mich wirklich voll laufen lassen und habe bloß gedacht, schnell schlafen und schnell ruhig sein. So, Gene, jetzt will ich dir mal was sagen. Du glaubst doch im Ernst nicht, dass dein kleiner Junge, der ja auch noch klein ist, dass der glücklich war, wenn du ihn zuknallst mit Geschenken, du aber selbst nicht glücklich bist. Das merkt er doch, wenn du dich besäufst und wenn du so nein, schwer... Nein, das Besaufen hat er nicht gemerkt. Nein, das ist mir klar. Erst nachdem, ja, nachdem er geschlafen hat. Habe ich so verstanden auch. Aber deine Grundstimmung kriegt der Junge mit. Ja, natürlich. Und wenn du mir was erzählst jetzt hier, du möchtest dahin gehen, wo dein anderer kleiner Junge ist. Das heißt, im Klartext sprechen wir es offen aus, du willst dich umbringen. Mhm. Finde ich das erschütternd. Ich finde es wirklich erschütternd. Ich finde dein Schicksal sehr erschütternd. Aber du trägst ganz hohe Verantwortung für deinen anderen Sohn. Das ist es, das weiß ich. Ganz hohe Verantwortung, Regina. Und lass mich das noch weiter aussprechen. So machst du dich aus dem Staub. Und ich finde es auch feige. Tut mir leid, wenn ich das jetzt so krass sage. Ich finde es auch feige, solche Gedanken zu haben. Ich finde, du bist es verdammt nochmal deinem anderen Sohn schuldig, ihm alle Liebe zu schenken und das beste Leben ihm zu ermöglichen und auch glücklich zu sein. Und du bist es auch deinem toten Kind schuldig. Dein totes Kind, wenn er ein bisschen älter würde, der würde auch wollen, dass du ein gutes Leben führst, dass die Mutti glücklich wird und dass die Mutter sich ordentlich um den Bruder auch kümmert. Der würde nicht wollen, dass du dich umbringst und hier noch mehr Schmerz und Chaos hinterlässt, als schon entstanden ist durch das Unglück, dass der Kleine umgekommen ist. Mhm. Und ich finde auch nicht richtig, dass du dich so verschließt. Das hält kein Mensch alleine aus. Das ist es ja. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten, mit einer solchen Trauer zumindest einen Versuch zu unternehmen, umzugehen. Aber du machst ja überhaupt nichts. Du kapselst dich ein in dein Schneckenhaus, frisst alles in dich hinein, drehst dich nur im Kreis und es wird von Jahr zu Jahr schlimmer, habe ich den Eindruck. Ja, stimmt. Ja. Es wird immer schlimmer. Und das ist nicht die Lösung. Du machst dein Leben kaputt und du machst jetzt in all den Jahren noch ein Leben kaputt, nämlich das von deinem Sohn. Das kriegt der Junge mit, dass da was nicht stimmt. Auch wenn du dich noch so bemühst zu Schauspielern. Der kriegt das mit. Und vor allen Dingen, ich finde es schon schlimm, wenn du sagst, ich kann ihm nicht die ganze Liebe geben. Natürlich musst du ihm die ganze Liebe geben. Ja, ich versuche es ja, aber ich habe Angst, wenn ich ihm so viel Liebe gebe, dass man ihn mir wieder wegnimmt. Nein, man wird ihn dir nicht wieder wegnehmen. Es gibt niemanden, der ihn dir wegnimmt. Es war ein ganz schlimmes Unglück, was da passiert ist. Und dieses Unglück wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach dieser Welt nicht wiederholen mit deinem anderen Sohn. Und du kannst nur das Beste aus deinem Leben machen, indem du versuchst, damit klarzukommen und auch gut klarkommst mit deinem anderen Sohn. Und dafür musst du aber auch etwas machen. Ich habe doch den Eindruck, du sitzt da in deiner Trauer und willst aber auch gar nicht, dass sich irgendetwas entwickelt in dich und um dir herum. Nein, weil ich Angst habe, alles, was ich so lieb habe, wie ich meinen ersten Sohn lieb gehabt habe, dass man mir das durch irgendwie so einen blöden Zufall wieder wegnimmt. Ja, aber wie soll es denn jetzt weitergehen? Das weiß ich ja nicht. Wäre es denn weniger schlimm, wenn jetzt dein... Nehmen wir wollen das gar nicht, ich wage es gar nicht auszusprechen, aber wenn jetzt dein anderer Sohn sterben würde, wäre das deshalb weniger schlimm, weil du ihn jetzt weniger geliebt hast? Nein, eben. Das wäre genauso schlimm. Ja, eben. Dann, meinem ersten Sohn. Dann lieb ihn doch. Den lieb ich ja auch. Aber ich habe Angst, ihm genauso viel Liebe zu geben wie dem ersten, weil ich Angst habe, weißt du, ich habe für dieses erste Kind alles aufgegeben, alles. Mhm. Meine Freiheit, meinen Beruf, alles, was ich hatte, habe ich für dieses Kind hergegeben. Mhm. So, und das ist mir von einem Tag auf den anderen Tag genommen. Regina, diesen Schmerz werden dir alle Menschen, die das jetzt hören, und ich auch, wirklich im Tiefsten nachvollziehen können. Und da wollen wir gar nicht drüber reden, dass das der Horror schlechthin ist, wenn einem so etwas passiert. Aber nun sind 5 Jahre rum. Und das kommt mir vor, als wenn es gestern gewesen ist. Ja, aber das Hauptargument ist, dass du dein Leben systematisch kaputt machst und auch das Leben deines kleinen Jungen, dem 8-Jährigen. Mhm. Und das geht nur, indem du jetzt was unternimmst. Du musst aus dir rausgehen. Du musst Kontakt suchen zu Menschen, du musst zu einem Psychologen gehen, du musst in eine Selbsthilfegruppe gehen. Es gibt eine Selbsthilfegruppe verwaiste Eltern, wo Menschen sich zusammengeschlossen haben, deren Kinder umgekommen sind, gestorben sind. Du musst einfach das Gespräch mit Gleichgesinnten suchen. Was meinst du, wie gut dir das tun wird letztendlich? Ich bin fast schon sicher, dass es dir gut tut, jetzt hier mit mir geredet zu haben, nachher, wenn du drüber nachdenkst. Wenn du mit niemandem bisher drüber gesprochen hast. Das kann wirklich sein. Wir machen jetzt Folgendes. Du kennst ja meine Sendung. Ach ja, ganz gut. Du weißt ja, was ich jetzt sagen werde. Ja. Ich möchte, dass du jetzt mit meiner Psychologin, das ist Petra. Nee, heute ist es Petra. Ja. Mit der Petra sprichst. Petra wird noch ausführlicher mit dir sprechen und sie wird dir auch die eine oder andere Kontaktadresse geben, zum Beispiel von dieser Selbsthilfegruppe, die bundesweit organisiert ist. Mhm. Und ich finde, dass du auch eine therapeutische Beratung aufsuchen solltest. Das wird dir die Petra aber gleich ganz ausführlich noch erklären. Okay. Liebe Regina, von Herzen alles, alles Gute und tu was. Tu es für dich und tu es für deinen 8-jährigen Sohn. Okay. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, ein bisschen früher als sonst, aber wir machen jetzt unsere Pause. Wir haben 1.25 Uhr und 42 Sekunden. Und 3 Sekunden, hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht sind wir ganz offen wieder für all eure Themen und eure Anliegen. Also wenn ihr mit mir reden wollt, dann könnt ihr, solltet ihr diese Nummer hier wählen, 0180 5678 111. Ihr könnt euch übrigens auch bei uns hier mit einem Bildtelefon melden. Wenn ihr ein Bildtelefon habt, ruft an. Wir können dieses Bildtelefon dann im Fernsehen auch übertragen, auf den Bildschirm raufknipsen. Übrigens gibt es auch ein mobiles Domian-Bildtelefon. Wenn ihr irgendetwas Außergewöhnliches macht, wenn ihr vielleicht in einem Erotikclub arbeitet, wenn ihr eine ganz außergewöhnliche Nachtarbeit habt, wenn ihr schrille Partys, Privatpartys veranstaltet, vielleicht auch in einer Regelmäßigkeit, und ihr findet, wir sollten da mal ein bisschen Mäuschen spielen und ein bisschen reingucken, dann kommen wir mit unserem mobilen Bildtelefon zu euch und ich kann mich da mit euch unterhalten und die Fernsehzuschauer haben dann auch ein bisschen was davon. Die können sehen, was ihr da alles macht und veranstaltet und die Fernsehzuschauer können dann auch euch sehen. Wenn ihr euch darum bewerben möchtet, dass wir zu euch kommen mit unserem mobilen Domian-Bildtelefon, dann schreibt ganz einfach an den WDR 1 Live Domian, Stichwort Bildtelefon, 50600 Köln. WDR 1 Live Domian, Stichwort Bildtelefon, 50600 Köln. Jetzt geht's weiter mit Jasmin und Jasmin ist 27 Jahre alt. Ja, Jasmin. Guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. So, ich habe ein kleines Problem. Also erstmal zu meiner Person. Ja. Ich bin 27. Mhm. Also, dass du einen kleinen Einblick bekommst von meinem Problem. Ich bin 1,75 Meter groß, mhm, wiege 65 Kilo, ja, und habe BH-Größe Doppel-D. Ja. Und mein Mann, der Daniel, der ist 32, mhm, ist eigentlich 1,75, sieht sehr gut aus. Und er macht es eigentlich lieber selbst, bevor er sich mit mir vergnügt. Mhm. Immer? Oder ganz oft? Eigentlich. Ich schlafe einmal in der Woche mit ihm und er macht es sonst den Rest selbst mehrmals am Tag. Mehrmals am Tag? Mhm. Wie, woher weißt du das? Gut, wir haben zwar ein großes Haus, aber ich habe irgendwie den siebten Sinn dafür. Ich platze immer rein, wenn es gerade passiert. Wo passiert es denn dann? Meistens in seinem Büro oder im Wohnzimmer. In seinem Büro oder im Wohnzimmer? Mhm. Und dann platzt du rein und was passiert dann? Hört er auf? Sagt er was? Nee, eigentlich gar nichts. Er ignoriert mich und macht einfach weiter. Er macht weiter sogar, wenn du auch da reinplatzt? Mhm. Bis zum Ende? Bis zum Ende, ja. Ich gehe natürlich dann wieder, weil irgendwie langweilt mich das. Gut, ich muss. Ist auch schon sehr, sehr cool, ne? Wenn er einfach weitermacht, während du im Zimmer bist. Mhm. Auch sehr ignorant. Ja, er sagt, er braucht das. Mhm. Du hast das gerade mit der Körbchengröße so hervorgehoben. Siehst du da irgendwo einen Zusammenhang? Nein. Na Nein, mein Mann, der schaut bloß eigentlich mehr auf Frauen, die nottig aussehen und einen ziemlich großen Busen haben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich muss sagen, ich trage eigentlich daheim auch High Heels oder einen kurzen Rock. Also seine Arbeitskollegen oder seine Freunde, die würden sich sehr freuen, wenn die Frau so rumlaufen würde wie ich. Dennoch nutzt es nichts. Du kannst ihn nicht richtig scharf machen. Ich kann ihn überhaupt nicht mehr scharf machen. Eineinhalb Jahre sind wir jetzt erst zusammen. Bitte? Ich kenne meinen Mann jetzt eineinhalb Jahre. Nach einem halben Jahr habe ich ihn geheiratet. Also nach einem Jahr. Ich würde sagen, auch ein bisschen zu früh, ne? Die Entscheidung, jemanden so früh zu heiraten. Aber nur ist es passiert bei euch. Ich muss sagen, sonst klappt es eigentlich bei uns überall. Also wir haben die gleichen Hobbys, wir haben alles gleich. Nur da schaffe ich es nicht mehr hin, so richtig scharf zu machen. Du flüsterst so. Ist er in der Nähe? Nee, das ist meine normale Stimme. Ach so. Übrigens eine sehr interessante Stimme, finde ich. Ah, danke. Ja, also, hast du denn, wenn ihr miteinander schlaft, hast du das Gefühl, dass ihm das dann Spaß macht oder ist das nur so eine 0815-Nummer? Nein, also das macht ihm wirklich Spaß. Das macht auch nicht Spaß. Von mir kann er eigentlich alles haben. Also ich muss ganz einfach sagen, ich mag beide Seiten, die dominante Seite und die devote Seite. Das also, heißt also, so SM-mäßig läuft bei euch dann auch einiges? Ja. Habt ihr im Keller ein Studio? Im Schlafzimmer. Ich dachte, frag das mal, aber dann ist es direkt im Schlafzimmer gleich. Ja, aber jetzt, das verstehe ich dann nicht. Wenn er wirklich es gut findet und scharf findet, mit dir zu schlafen und ihr Spaß dabei habt, dass er dann so wirklich wie ein Irrer da onaniert jeden Tag, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nämlich auch nicht. Warum fragst du ihn nicht? Das braucht er, sagt er. Aber du fühlst dich dadurch, ist es für dich eine Beleidigung oder du fühlst dich gar verletzt deshalb? Verletzt nicht, nur ich muss sagen, ich brauche etwas mehr, wie er mir im Moment gibt und das weiß er auch. Er sagt, er braucht das. Ist es dann für ihn augenscheinlich schöner zu onanieren in seinem Büro am Schreibtisch mit halboffener Hose, als richtig abgefahrenen Sex mit dir zu haben? Das interpretiere ich daraus. Ich auch. Deswegen glaube ich, dass er lügt. Ich glaube, da stimmt irgendwas nicht. Ich glaube, dass er nicht richtig zufrieden ist mit eurem Sex. Sonst würde er das mehr forcieren. Vor allen Dingen, wenn er merkt, dass du es auch gerne möchtest. Glaube ich nicht, weil er war ein sehr guter Kunde von mir. Ein sehr guter Kunde von dir? Ja. Du bist Prostituierte? Ich war. Du hast dich also in einen Kunden von dir verliebt? Und ihn dann gleich geheiratet? Genau. Und jetzt arbeitest du auch noch als Prostituierte? Nein. Du bist jetzt ganz zu Hause oder hast du einen anderen? Ich bin eine Hausfrau. Du bist jetzt Hausfrau. Ja gut, er war ein Kunde von dir. Jetzt haben sich die Zeiten vielleicht geändert, dass er das, dass es für ihn ausgebrannt ist, oder? Nein, das erste Jahr war doch genauso aufregend, prickelnd. Aber jetzt nicht mehr. Genau. Also muss irgendwas passiert sein in ihm. Ja. Kommst du denn auf, ich sage es mal, dumme Gedanken, dass du auch überlegst, fremd zu gehen, wenn er dir das nicht gibt, was du haben möchtest? Fremdgehen nicht. Ich liebe meine Arbeit. Wenn, dann würde ich es verbinden. Aber du arbeitest ja nicht im Moment. Nein. Das heißt, du würdest eventuell wieder anfangen zu arbeiten, wenn du nicht genug bekommst von ihm. Geht vielleicht. Er ist doch ziemlich einflussreich. Nee, weil du sagst, ich liebe meine Arbeit. Im Moment hast du sie ja nicht. Ich habe sie im Moment nicht, nein. Aber er gibt mir auch das nicht, was ich möchte vor ihm. Wie soll es jetzt weitergehen? Ich frage dich ganz einfach. Ja, irgendwo ist der Wurm da drin. Ich glaube dem Burschen nicht. Ich habe den Eindruck, dass er dir irgendwas vorspielt. Er geht aber absolut nicht fremd. Nee, das mag ja sein, aber irgendwas stimmt nicht mit ihm. Und dieses ich brauche das, kann mir kein Mensch erzählen. Wie gesagt, dass es schöner ist, am Schreibtisch das sich selbst zu machen, wenn ich eine scharfe Frau um die Ecke sitzen habe. Das glaube ich nicht. Es könnte ja sein, wenn er sagt, ich muss es ab und zu auch mal selbst machen, das brauche ich, aber dann müsste auch mehr zwischen euch abgehen. Ich weiß nicht, bist du sehr abhängig von ihm, finanziell jetzt auch? Nein, überhaupt nicht. Dann würde, hast du Angst vor ihm? Nein. Dann würde ich einfach mehr auf meine Rechte pochen an deiner Stelle. Und dieses auch immer und immer wieder klar thematisieren. Das habe ich jetzt die letzten Vierteljahr auf Deutsch gesagt gemacht, aber dann hängt unser Ehe wirklich der Hausarzt sieht total schief. Ja, dann hängt er halt schief. Aber er muss halt einfach kapieren, dass du unzufrieden bist damit. Ich will den Vorschlag jetzt eigentlich gar nicht machen. Ich mache ihn trotzdem, weil ich glaube, das macht ihr sowieso nie. Könntest du dir vorstellen, mit ihm zusammen zu einer Eheberatung zu gehen? Nee, ne? Lassen wir das. Ich merke schon, wenn ich es ausspreche, ist das ein bisschen albern. Nee, lassen wir das. Nein, ich vermute, er ist auch ein sehr selbstbewusster Mann. Ich muss eins sagen, ich bin kein Mann. Nee, du nicht, aber... Ich kenne aber auch viele Männer, aber ich muss auch sagen, seine Arbeitskollegen sagen, sie hätten lieber was wie mich daheim, wie sonst was zu sitzen. Und meine beste Freundin ist das genaue Gegenteil. Mhm. Und auf die steht er. Auf die steht er? Mhm. Jetzt haben wir noch einen neuen Aspekt. Ich weiß nicht, das ist Jeanshosen, habe ich eine Jeanshose an, sagt er, Schatz, was hast du da an, auf Deutsch gesagt? Mhm. Mit dir gehe ich so nicht weg. Also das Vorzeigepüppchen bin ja ich natürlich sowieso nach meinem Äußeren, also... Mhm. Jasmin, lass das nicht mit dir machen. Ich würde mir das einfordern. Wenn du das nicht bekommst, dann stelle die Ehe zur Disposition. Das ist ein so wichtiger Punkt und da ist Lug und Trug im Spiel im Moment. Irgendwas stimmt da nicht. Und du musst das klären. Du darfst das nicht mit dir machen lassen. Was hat mein Mann zu mir gesagt damals? Es war vor einem Monat, dann hatten wir das gleiche Problem. Dann hat er gesagt, dann hol dir jemanden. Dann gibst du dann halt ein bisschen Geld, du weißt ja, wie es abläuft und dann hast du einen Spaß. Das ist aber sehr abgefuckt, finde ich. Sehr abgefuckt. Das wäre fast schon für mich ein Grund, mich von jemandem zu trennen, wenn mir so jemand käme. Wo ist denn da noch Liebe? Liebt ihr euch denn? Ja, also... Also ich... Außer Sex klappt bei uns. Ja, aber wenn er das zu dir sagt, der liebt, der kann ja dich doch nicht von Herzen lieben. Das sagt doch kein liebender Mann zu seiner Frau sowas. Ich glaube, er hat das gleiche Problem, was ich gehabt habe früher. Ihm hat es angegeilt, dass ich mit mehreren zusammen war. Liebe Jasmin, ich glaube, das kriegen wir jetzt nicht gelöst. Ich habe es gespürt, es ist sehr kompliziert. Ich finde nur, dass du auf deine Rechte pochen musst, damit es dir richtig gut geht. Finde ich. Und das heißt, du musst das viel mehr artikulieren und forcieren. Und wenn es dann nicht klappt, dann trennt ihr euch halt. Basta. Ich möchte aber bloß eins wissen, weil du bist ja ein Mann. Gut, egal wie, aber ich weiß auch, dass du zwei Seiten magst. Egal wie, ja. Ja. Würdest du eine Frau in Anführungszeichen nehmen, lieber in einer Jeanshose oder mit kurzem Rock? Ich sag in Anführungszeichen. Mit einem kurzen Rock. Ich finde, je femininer eine Frau ist, desto mehr macht sie mich an. Das ist aber nur ganz meine persönliche Meinung. Ja, und kannst du mir das bitte erklären, wie ein Mann auf gestreiftes T-Shirt stehen kann? In gewisser Weise fettige Haare. Nein, kann ich nicht erklären. Aber jeder Jack ist anders, ne, sagen wir hier in Köln. Das kann man ja nicht psychologisch betrachten. Außerdem finde ich, ich bin ja die ganze Zeit jetzt auch ein bisschen irritiert während des Gesprächs. Eine so fabelhafte, erotische Stimme, dass du sicher ganz schnell auch dich wieder selbstständig machen könntest und Telefonsexanbieterin werden könntest oder so etwas. Vielleicht. Hatte ich auch schon mit dem Programm. Das habe ich mir schon gedacht. Mein Gott, ist das eine erotische Stimme. Jasmin. Also, du kannst also auch nicht weiterhelfen. Nee, so richtig weiter? Ich habe ein bisschen Mut angetrunken, weil sonst hätte ich dann niemals angerufen bei dir. Hau auf den Tisch, mehr kann ich da nicht sagen. Wenn ich du wäre, würde ich das so machen. Aber ich bin deine Sendung total spitze und danke, dass ich durchgekommen bin. Ja, es hat mich sehr gefreut, mit dir gesprochen zu haben. Erstmal. Viel Erfolg mit deinem Macker da. Alles Gute. Tschüss. Ja. Tschüss. Jetzt muss ich erstmal durchatmen, mit einer tollen Frau gesprochen zu haben. Nadine, 41. Ja, hallo. Jeder Jack ist anders. Ich bin mein eigener Jack. Guten Morgen, Jürgen. Nadine. Weil du bist ja leise. Ja, aber ich werde ganz laut gleich. Bist du transsexuell? Ja, ich bin transsexuell. Ich dachte es mir, dann sagt dann das Stimme. Man erkennt sich doch sofort. Ich bin nicht ganz so sexy, aber das macht es. Ja? Ja, also ich rufe an wegen der Transsexualität. Ich habe heute eine gute Freundin zu Grabe getragen, die eben auch transsexuell war, die sich vor kurzem erst geoutet hat und dadurch bedingt ihren Arbeitsplatz verloren hat. Wie alt war sie? 29. 29 erst? An was ist sie gestorben? Tja, 11. Stock. Hinunter. Das heißt, sie hat das Leben nicht so auf die Reihe bekommen, oder sie ist so enttäuscht worden von dem, von den Menschen enttäuscht. Sie ist schlicht und ergreifend von unserer sogenannten toleranten Gesellschaft in den Tod getrieben worden. Mhm. Mhm. Und nur einfach, weil sie leben wollte, leben musste, wie sie fühlte und wie sie sich empfand. Mhm. Also, ja, wie sie sich empfand. Mhm. Und da kommen, weil ich selber so Probleme gar nicht kenne eigentlich, von meinem Umfeld her. Nur zur Einordnung, du bist transsexuell, ja. Hast du dich operieren lassen? Ich bin im Dezember 96 operiert worden. Noch gar nicht so lange her, also. Mhm. Nö, doch, es geht. Ja. Und war das bei ihr auch so? Ja, da stand jetzt im Januar die OP an. Und wie lange warst du mit ihr befreundet schon? Ich habe sie kennengelernt in 97. Mhm. Und würdest du sagen, dass es wirklich eine sehr enge Beziehung war zwischen euch beiden, dass ihr gute Freundinnen wart? Ja. Relativ. Was war für sie das Schlimmste, wo du sagst, das hat sie nicht verwinden können? Das ist schwierig. Also ich denke mal, das Schlimmste war ganz einfach die Diskriminierung von außen. Mhm. Was war die schlimmste Diskriminierung? Du hast es ja mitbekommen. Erzähl es uns. Naja, es sind halt so Dinge passiert, dass auf ihrem Schreibtisch am Arbeitsplatz irgendwelche schmutzigen Witze lagen. Was hat sie gemacht, genau? Sie war Bürokauffrau, hat in einem mittelständischen Unternehmen gearbeitet. Die haben irgendwelche Finanzgeschichten gemacht. Mhm. Ist sie denn dort damals eingestellt worden, noch als Mann? Ja. Ja, und ist sie in der letzten Zeit doch dann als Frau aufgetreten? Ja. Und zwar aus folgendem Grund, als sie in 96, und da habe ich sie eigentlich auch kennengelernt, hat sie den Paragraphen nach, die Vornamensänderung nach Paragraph 1 DSG gestellt. Mhm. Das ist dann in 97 durchgegangen und musste dann quasi in 97 ja in der Firma outen, weil ja alles geändert werden musste, sämtliche Papiere etc. pp. Mhm. Und es fing dann halt damit an, dass halt, die Kollegen guckten, die Kollegen tratschten hinter ihrem Rücken. Klar, sie wurde ausgegrenzt. Mhm. Wenn sie sich irgendwo zusetzte, dann ging alles weg und all solche Scherze. Ich war dann zweimal in der Firma, hab dann dort mit den Vorgesetzten von ihr geredet, hab mit ihrem Chef geredet. War der Chef ihr denn wohlgesonnen? Anfangs ja. Mhm. Anfangs ja, als sie sich damals ihm gegenüber geoutet hat und da hieß es auch vom Prinzip her mehr oder weniger kein Problem, solange ihre Leistung etc. kennt diese ganzen dummen Sprüche nicht abfallen, da ging eigentlich alles auch. Das ging noch. Ja. Nur als sie dann auch wirklich anfing, etwas fraulicher aufzutreten und vielleicht auch hier und da mal übertrieben hat, weil ich meine, ich kenne das auch von mir her und von vielen anderen her. Es sind halt so Phasen, da muss man halt eben irgendwo mal die Superfrau darstellen. Aus heutiger Sicht vollkommener Blödsinn, das weiß ich, aber das sind halt so Phasen, die durchlebt man. Mein Gott, wie gut ich mir das vorstellen kann. Man hat ja heutzutage nach wie vor unter Umständen in dem einen oder anderen Betrieb oder in der Öffentlichkeit immer noch große Probleme, ich sag jetzt mal nur als Schwuler akzeptiert zu werden. Aber als Transsexueller ist das natürlich unglaublich. Wir erleben ja gerade den Fall in Ostdeutschland, den du sicher auch verfolgst. Wie heißt das Dörfchen Quellen? Quellendorf oder Quedlingburg oder so ähnlich. Oder so ähnlich, ja. Da haben diese Spießer dort, haben diese tolle Frau, diesen tollen Mann, diese tolle Frau jetzt abgewählt. Ja. Der nun wirklich in allen Talkshows und Interviews eine hervorragende Statur abgibt und sicher eine sehr gute Bürgermeisterin war. Ja. Aber ich bin sehr froh, dass so etwas mittlerweile so an die Öffentlichkeit kommt. Das wäre nun vor 10, 20 Jahren auch noch unmöglich gewesen. Und es gibt ja doch eine breite öffentliche Meinung auch, die sich solidarisiert hat mit mittlerweile zum Glück. Und ich denke mal, das ist eigentlich der größte Fehler, der von den meisten Transen gemacht wird, ist halt eben, dass sie von sich aus sich verschließen. Und das ist etwas, wo wir versuchen, gegenzuarbeiten. Ich handhabe es so, wenn mich jemand abspricht, ich habe nun mal noch ein sehr männliches Äußeres, ich habe ein sehr markantes männliches Gesicht. Wenn mich jemand anspricht, dann bin ich liebend gerne bereit, Rede und Antwort zu stehen. Was machst du denn beruflich? Ich habe 20 Jahre lang auf dem Bock gesessen. Auf wo? Auf dem Bock. Ich habe Fernverkehr gefahren. Ach so. Und deswegen vielleicht kurz zu der Anruferin vorhin. Ich denke mal schon, dass der Fahrer, der ihren Sohn totgefahren hat, mit Sicherheit weiß, was er gemacht hat. Mhm. Und das mit Sicherheit zutiefst bereut. Hoffen wir das. Es gibt auch Fälle, wo die Leute es nicht bereuen und kaltschnäuzig über ein solches Unglück hinweggehen. Ja, aber... Hoffen wir das mal. Ich denke schon. Hm. Ich denke schon. Du hast jetzt eine Solidarität unter euch Lkw-Fahrern, aber da gibt es auch solche und solche, das weißt du. Ja, ne? Das ist richtig. Mhm. Ja. Und jetzt, im Moment, bist du immer noch Lkw-Fahrerin? Nein, ich musste leider meinen Beruf an den Nagel hängen. Auch deshalb? Nee, deshalb nicht. Aber halt die Berufskrankheiten, Wirbelsäule, Lendenwirbel, Bandscheiben etc. pp. Und jetzt? Zurzeit warte ich auf eine Umschulung. Mhm. Das leider Gottes schon seit 3 Jahren. Ich habe also da auch so diverse Spießrutenläufe durchs Arbeitsamt durch, wo ich auch gemerkt habe, dass sehr viele Leute sehr viele Probleme mit mir haben. Irgendwie so deswegen, ausschließlich deswegen. Mhm. Und im Moment versuche ich halt eben anderweitig Dinge zu machen. Was ist denn dein Traum? Was möchtest du, wohin möchtest du dich denn umschulen lassen? Oh Gott, mein Traumberuf wäre Grafikdesignerin. Mhm. Aber das ist, da mache ich mir gar keine Illusion. Ein Weiterschüler? Bitte? Das ist ein schwieriger Weg. Und auch in dem Alter. Das ja, eben. Zu machen. Deswegen mache ich das nicht. Ich möchte gerne jetzt im Bereich Computertechnik was machen, weil das ist auch ein sehr intensives Hobby von mir. Ne? Also Nadine, ich kann nur hoffen, dass auch, es ist ein ganz kleines Sandkörnchen, ein Mosaikstein, dass unser Gespräch jetzt hier in meiner kleinen Sendung. Das war auch mein Gedanke, ja. Ja, dass man doch dazu beiträgt, dass dieses Thema immer und immer wieder in die Öffentlichkeit kommt. Das finde ich wichtig und ich finde auch gut, dass das durch die Medien gegangen ist mit der Bürgermeisterin. Ich auch, ja. Ja, und dass eben dann solche Unglücke wie die jetzt deiner Freundin widerfahren sind, so kann man das ja ausdrücken, sie ist ja nicht schuld daran, dass die nicht mehr vorkommen in der Zukunft. Lasst uns alle viel über solche Sachen oft und öffentlich reden, damit die hetzen, wirklich in die absolute Minderheit geraten. Wollen wir es hoffen. Vielleicht noch einen kleinen Schlusssatz, wenn ich darf. Ja. Ich kann durchaus verstehen, dass das, was wir tun, nicht verstanden wird. Und wir erwarten auch von niemandem, dass er das versteht. Das kann man vielleicht gar nicht. Was wir wollen, was wir wünschen, uns für uns wünschen, ist doch ganz einfach nur ein Leben, das für uns als Betroffene, obwohl ich dieses Wort sehr ungern benutze, einfach nur lebenswert wird. Wir tun niemandem was. Wir beißen niemanden. Wir nehmen niemandem etwas weg. Wir wollen einfach nur leben. Das war Nadine mit einer transsexuellen Identität. Das sage ich jetzt nochmal so für die, die gerade zugeschaltet haben und vielleicht den Anfang des Gesprächs nicht mitbekommen haben. Finde ich ein gutes Schlusswort von dir. Ich wünsche dir alles Gute, vor allen Dingen mit der Umschulung auch. Und toi, toi, toi. Danke. Tschüss, Nadine. Tschüss. Tschüss. Horst, 39. Horst. Ja, hallo Jürgen. Ja. Verstehst du mich gut so? Sehr gut, ja. Ja. Wir können anfangen. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist Beziehung vom Knast nach draußen. Also ich bin inhaftiert jetzt seit Oktober 84 durchgehend. Jetzt im Moment immer noch? Ja, immer noch. Ich sitze in meiner Zelle und telefoniere mit dir, ja. Das ist möglich? Das ist möglich, zwar nicht unbedingt erlaubt, aber es ist möglich. Ja. Na gut, vertiefen wir das mal nicht. Ja. Deswegen sitzt du seit 84 im Knast, da musst du ja was Heftiges angestellt haben. Ja, ich sitze wegen Drogenhandel, Zuhälterei und Waffenhandel. Und das hat eine Gesamtstrafe gegeben. Eben mit meiner Jugendstrafe, die ich davor abgesessen habe, habe ich jetzt im Januar Endstrafe. Dann habe ich 17 Jahre, 9 Monate Haft gegangen. 17 Jahre. Und jetzt ist es so, ich war zwischendurch auf Flucht. Ich kenne eine Frau seit 1983 sehr gut. Damals war das Mädchen leider noch zu jung, um dass wir zueinander gefunden hätten. Und wenn ich war auch auf Flucht gewesen, aus der Haft heraus und habe sie immer mal wieder getroffen oder wir haben miteinander gesprochen. Und sie war dann verheiratet, 12 Jahre lang. Und seitdem ich jetzt im offenen Vollzug bin, hat sie sich von ihrem Mann getrennt, weil die letzten 4-5 Jahre ihrer Ehe wohl auch nicht mehr das war, was es eigentlich an Ehe sein sollte. Und wir sind sehr, sehr glücklich miteinander, auch sehr gut verliebt. Du heißt, ihr trefft euch ganz oft und seht euch? Ja, jeden Tag. Jeden Tag? Ich bin ja im offenen Vollzug. Ja, habe ich verstanden schon. Das Problem ist halt, dass die Gesellschaft das eben draußen nicht so toleriert, dass man ihr sehr nahe tritt und natürlich auch ihr immer wieder sagt, mit was für einem Typen sie jetzt zusammen ist, weil ich eben aus der Szene Zuhälterei komme und Drogen. Und ich denke mir, dass das jetzt so viele Jahre her ist und dass man jedem irgendwann mal irgendwo eine Chance geben sollte. Sag mal, Horst, also das heißt, ihr Umfeld weiß, dass du ein Knacki bist und die wissen auch, weswegen du im Knast warst und bist. Das wissen die. Jawohl. Mhm. Warum hat sie das denn so rumerzählt überhaupt? Nein, nicht drum erzählt. Es ist halt so, dass das Dorf, wo wir zusammen leben... Ach so, ja, da spricht sich das natürlich um. Da spricht sich das um und man kennt mich von dort von früher. Und es heißt natürlich Zuhälter, Brutalitäten, Frauen gegenüber. Ja. Und dieses Mädel, diese Frau, wohnt auch in diesem Dorf? Ja, wir haben jetzt wir sind seit September jetzt fest zusammen. Mhm. Wir haben jetzt seit 4 Wochen eine eigene Wohnung uns hergerichtet und so weiter. Mhm. Und meiner Frau, also meiner jetzigen zukünftigen Frau, will ich mal so sagen. Ihr wollt heiraten? Wir wollen heiraten, sobald sie geschieden ist, ja. Du bist im offenen Vollzug, das heißt, du kannst tagsüber dahin, wie du möchtest. Ich möchte nicht. Ich habe also Ausgang jeden Tag und wir können uns treffen und am Wochenende Urlaub. Dann bin ich natürlich auch zu Hause. Ist klar. Und du wirst, habe ich das gerade richtig verstanden, im Januar wirst du endgültig entlassen. Ja, dann habe ich Endstrafe. Und jetzt ist es so. Lass mich nur fragen, das war mir gerade auch nicht ganz klar. Du bist während deiner Haftzeit öfters ausgebrochen, ne? Jo. Und hast. In der 80er Jahre. Wie viel Mal insgesamt? Insgesamt knapp 16 Mal. 16 Mal ausgebrochen? Ja. Bist du des Wahnsinns? Ja, das war der Freiheitsdrang, würde ich mal sagen. Jetzt keine langen Geschichten. Wie hast du es immer angestellt? Ja, also das ging auch damals durch Presse, Funk und Fernsehen. Vielleicht sagt ihr noch was, die GmbH seit 1984 aus dem weiteren Umfeld hat das damit zu tun von früher. Nee, sagt mir nichts mehr. Ich habe früher also in Hamburg, Berlin und Bremen war mein Umfeld. Mhm. Und naja, wie das eben so ist, es besteht draußen jetzt so, dass die Leute ziemlich viel Druck auf meine Freundin ausüben. Und nein, halt, ich will wissen, wie du ausgebrochen bist damals. Ach so, ja, ich habe verschiedene. Ich bin aus dem Knast heraus ausgebrochen. Ich habe mich zu Terminen vorladen lassen, habe Beamte niedergeschlagen, bin also auch dann abgehauen. Du hast mich rausholen lassen von anderen Personen. Also du bist ein harter Brocken, ne? Ja, das du hast sehr viel Dreck am Stecken. Ne? Ich hatte sehr viel Dreck am Stecken. So, jetzt ist, du hast gerade auch gesagt, du hast viel Scheiße gebaut. Du hast dich ja viel Leid vielleicht auch angestellt. Das habe ich auch getan, das stimmt. Das habe ich wirklich getan. Weißt du was von den Opfern, wie es denen danach ergangen ist, nachdem du sie zusammengeschlagen hast, was mit den Prostituierten, die du vielleicht schlecht behandelt hast, geworden ist und so weiter. Weißt du da irgendwas? Ich habe versucht, mal mich zu entschuldigen bei denen schriftlich. Und ich habe aber nie Kontakt mehr zu denen bekommen. Sind Menschen so geschädigt worden von dir, dass sie lebenslang daran zu tragen haben? Nein, auf gar keinen Fall. Mhm. So nicht. Nein. 17? Nein, ich muss dich jetzt weiterfragen. Du hast 17 Jahre Knast jetzt auch hinter dir. Wie stehst du denn heute zu all diesen vielen Straftaten, die wir jetzt nur erahnen können, die du da angestellt hast? Also, ganz schön, für mich selber ist das ein sehr großes Problem, weil es gibt wenig Menschen, mit denen ich da wirklich offen und ehrlich drüber sprechen kann. Weil es belastet mich schon, was ich gemacht habe. Bereust du es? Ja, ich bereue es sehr. Tut es dir von ganzem Herzen leid? Es tut mir wirklich vom Herzen leid. Das kann ich ganz offen und ehrlich auch zugeben. Es ist so. Mhm. Und vor allen Dingen hängt das jetzt auch damit zusammen, meine Frau belastet es so draußen, dass es wird einfach nicht toleriert, dass sie mit mir zusammen ist. Oder wollen wir mal so sagen, dass viele Leute eben da sind, die gegen mich sind. Ich weiß, dass du das Thema forcieren willst. Und da reden wir jetzt auch gleich drüber. Ich muss dich aber noch was fragen. Ja. Bist du für dich... ist es für dich tausendprozentig klar, innerlich, dass, wenn du jetzt rauskommst im Januar, du hast 17 Jahre deines Lebens im Knast... Ja, fast 18. Ja, die sind weg, die Zeit ist weg. Bist du ganz sicher für dich, dass du sauber bleiben wirst? Ich will unter allen Umständen sauber bleiben. Unter allen Umständen. Und jetzt ist genau das Stichwort, was du selbst gerade angebracht hast, du möchtest auch eine Chance haben. Ja, richtig. Jetzt frage ich mich natürlich, warum geht ihr beide in ein Dorf zurück, in dem du so bekannt bist und wo alle Leute wissen, was du angestellt hast? Warum habt ihr euch nicht eine Wohnung in der großen Stadt gesucht und versucht dann da einen Neuanfang nächstes Jahr? Weil das gar nicht so einfach ist aus dem Vollzug heraus. Ja, dann hätte ich, weil ich kann nur im gewissen Umfeld mich hier bewegen, im gewissen Umkreis. Mhm. Und ich denke mir, so viele Jahre, wie das her ist, hat ein jeder Mensch ein Recht darauf, eine Chance zu bekommen. Sehe ich auch so. Aber du kennst die Menschen, ne? Du kennst die Menschen, vor allen Dingen in dem kleinen Dorf. Richtig. Deswegen sagte ich, vielleicht sollte man sich gar nicht der Situation aussetzen und gar nicht dahin zurückgehen. Ja, das Problem, was ich eigentlich für mich im Moment habe, ist, dass das meine Frau so sehr belastet, dass sie eigentlich... sehr viel Drogen zu sich nimmt im Moment. Das auch noch. Und trinkt. Und das belastet mich unheimlich. Und ich möchte sie so gerne helfen. Und ich kann es schwer von hier aus. Und da sind noch zwei kleine Kinder. Sie hat zwei Töchter. Das sind aber nicht deine Kinder. Nein, aber ich liebe sie über alles. Und die Kleinen, die mögen mich auch unheimlich. Die sagen, Papa, und wir kommen unheimlich prima. Es ist unheimlich schön, mit denen zusammen zu sein. Weil es ist wirklich richtig familiär. So, du bist jetzt ganz hilflos. Du sitzt da noch im offenen Strafvollzug. Ja. Siehst, dass deine Freundin, Frau, damit nicht zurande kommt, dass sie so angemacht wird, angegriffen wird von außen. Ja, sie gerät schon in Alkohol und Drogen sollt und du weißt nicht, was du machen sollst. Ja, ich habe also versucht, schon mit ihr jetzt Beratungsstellen aufzusuchen. Das habe ich vor, mit ihr so psychotherapeutische Gespräche zu führen. Und zwar mit unabhängigen Personen, ja, damit sie auch diese Probleme, die hier eigentlich sind, die ja nun mal da sind und auch sie noch betreffen, eben durch die Trennung ihres Ex-Ehemannes und. Also Horst, ich kann dem nur zustimmen. Ich glaube, dass das in eurem Fall der allerbeste Weg ist, dass ihr beide genau solche Beratungsgespräche aufsucht. Ja, nur meine Frau ist im Moment so, dass sie sagt, alleine nicht und ohne mich ist sie einsam und flüchtet sich dann immer wieder in Drogen und geht sogar so weit, dass es manchmal so ist, dass sie dann abends, wenn wir telefonieren, sie einfach losfährt, die Kinder mitnimmt, sich dann Drogen besorgt und sich dann so dermaßen zuknallt, dass sie einfach nichts mehr von der ganzen Umwelt mitkriegen möchte. Ne? Und das tut mir weh, das tut mir sehr, sehr weh sowas, weil ich dann in dem Moment so hilflos bin und nicht mehr weiter weiß. Jetzt pass mal auf, jetzt machen wir Folgendes. Manchmal bekomme ich dann auch Streit mit ihr, dann, wenn ich raus bin im Ausgang oder so und sage zu ihr, dass das so nicht geht. Pass auf, wir machen Folgendes. Wir werden dich jetzt gleich sofort zurückrufen. Und dann wird eine Petra am Telefon sein, das ist meine Psychologin. Mhm. Diese Psychologin wird dir ein paar Anlaufstellen von Beratungsstellen nennen, in deiner Nähe, die sich mit einer solchen Problematik auskennen, wo deine Freundin alleine hingehen kann, wo ihr auch zusammen hingehen könnt. Ich halte das für das Allerbeste, das können wir sonst so nicht lösen. Jürgen, einen Wunsch habe ich, einen ganz großen Wunsch. Ich möchte meiner Freundin Natalie über diesen Wege sagen, Natalie, ich liebe dich über alles, ich gehe mit dir durch dick und dünn und ganz egal, wer oder was sich versucht zwischen uns zu stellen, es wird keiner schaffen. Ich halte dich fest, ganz fest und ich liebe dich für immer. Und die Kinder natürlich auch. Wir gehören zusammen und wir bleiben zusammen. Das ist ein Wort. Das ist ein Wort. Okay. Lieber Horst, leg auf, du wirst gleich noch angerufen von uns. Dankeschön. Alles Gute für den Neuanfang. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Jetzt ist noch die Petra da. Petra 41. Ja, hallo Domian. Petra, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber wir schaffen es. Nein, genau. Ich wollte der Nadine einfach nur einen Mut zusprechen. Ich hatte eben einen Fax geschickt wegen der Brust. Implantation. Das war die erste Anruferin heute. Ja. 19 Jahre, die sich die Brust vergrößern lassen. Richtig. Und ich wollte ihr da einfach nur Mut machen, sie soll es tun. Ich finde es einfach nur toll, dass sie es jetzt schon macht. Mhm. Ich habe Jahrzehnte die Sache vor mir hergeschoben, habe am 12. Oktober mein Implantat bekommen, bin im November 42 geworden und irgendwie, weiß ich nicht, fängt der zweite oder dritte Frühling an, keine Ahnung. Es ist toll. Ich fühle mich als Frau. Sie soll es machen, sie soll keine Angst haben und sie kann 4 Wochen, 6 Wochen später auch wieder auf dem Bauch schlafen. Ja, das kann man. Das kann man, also man braucht nicht Angst haben, dass es wegflutscht. Nein, überhaupt nicht. Also überhaupt. Ich war eher gerade ein bisschen skeptisch. Du meinst, dass es nicht zu rechtfertigen, sondern sie soll es wirklich machen. Aufgrund deiner Erfahrung natürlich. Richtig. Man kann das natürlich den individuellen diese Fall bösen nicht. Geschichten, das sind eigentlich auch alte Geschichten, hat mir mein behandelnder Arzt auch gesagt. Naja, es gibt schon immer wieder doch schlimme Dinge. Ja, aber gerade die Geschichten holen die Medien ja auch immer raus, weil die sind ja auch ziemlich publikumsträchtig. Petra, was meinst du, was mir Frauen hier auch schon erzählt haben? Ja. Die melden sich freiwillig bei mir und erzählen, was schiefgelaufen ist. Also das muss man schon sehr ernst aber nehmen. Aber dann muss jetzt eine positive Schicht. Okay, es gibt sicher viele positive Sachen und das ist auch eine gute Sache, wenn es den Leuten psychisch dann auch richtig gut hilft. Und ne? Das also tut mir in jedem Fall und ich denke vielen anderen auch einfach nur Mut. Man hat dann zumindest versucht, wenn es schief geht, muss es halt wieder raus, aber ich denke nicht. Eine Rückmeldung war das auf Nadine, die erste Anrufe. Ich danke dir für deinen Anruf und alles Gute, Peter. Gern geschehen, tschüss. Danke. Ciao, Domian. Tschüss. In der Technik, Jeanette Krause. Morgen heißt unser Thema Mein größter Coup. Das größte Ding, was ich gedreht habe, nicht ich, sondern ihr. Ihr sollt mir das morgen erzählen. 1 Uhr Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Bye, bye. Ciao.